Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, wenn sich auf der Haut jemandes eingrinnt oder Ausschlag oder heller Fleck zeigt und sich so eine aussätzige Stelle bildet, so ist er zu Aaron, dem Priester, oder zu einem seiner Söhne, der Priester, zu bringen. Wenn nun der Priester die betroffene Stelle auf der Haut besieht und findet, dass die Haare an der betroffenen Stelle weiß geworden sind und dass die betroffene Stelle tiefer liegend erscheint als die Haut, so ist es wirklicher Aussatz. Sobald das der Priester sieht, muss er ihn für unrein erklären. Findet sich aber ein weißer Fleck an seiner Haut, der nicht tiefer liegend erscheint als die Haut und auf dem die Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester den damit Behafteten 7 Tage absperren. Wenn ihn dann der Priester am 7. Tage besieht und findet, dass sich die betroffene Stelle in ihrem Aussehen gleich geblieben ist, indem das Übel nicht weiter auf der Haut um sich gegriffen hat, so soll ihn der Priester abermals 7 Tage absperren. Wenn ihn dann der Priester am 7. Tag abermals besieht und findet, dass die betroffene Stelle blässer geworden ist und das Übel auf der Haut nicht weiter um sich gegriffen hat, so soll ihn der Priester für rein erklären, es ist ein Ausschlag, er aber soll seine Kleider waschen, so wird er rein sein. Wenn aber der Ausschlag nach der Zeit, wo er sich dem Priester gezeigt hat, um rein zu werden, immer weiter auf der Haut um sich greift, und er sich dem Priester abermals zeigt, und der Priester wahrnimmt, dass der Ausschlag auf der Haut um sich gegriffen hat, so soll ihn der Priester für unrein erklären. Es ist Aussatz. Wenn sich eine aussätzige Stelle an einem Menschen zeigt, so soll man ihn zum Priester bringen. Und wenn der Priester wahrnimmt, dass sich ein weißer Grind auf der Haut befindet, an welchem die Haare weiß geworden sind, und das wildes Fleisch in dem Grinde wuchert, so erweist sich das Übel an seiner Haut als ein veralteter Aussatz, und der Priester erkläre ihn für unrein, ohne ihn erst abzusperren, denn er ist unrein. Wenn aber der Aussatz durchweg auf der Haut ausbricht, so dass der Aussatz die ganze Haut des Betroffenen vom Kopfe bis zu den Füßen bedeckt, wohin auch nur der Priester blicken mag, und der Priester wahrnimmt, dass der Aussatz den ganzen Leib bedeckt, so erkläre er den Betroffenen für rein. Er ist ganz und gar rein geworden und ist somit rein. Sobald sich aber wildes Fleisch an ihm zeigt, wird er unrein, und wenn der Priester das wilde Fleisch erblickt, so erkläre er ihn für unrein, denn das wilde Fleisch ist unrein, es ist Aussatz. Wenn jedoch das wilde Fleisch wieder verschwindet, und er wird weiß, so soll er sich zum Priester begeben. Wenn ihn dann der Priester besieht und findet, dass die betroffene Stelle weiß geworden ist, so erkläre der Priester den Betroffenen für rein, denn er ist rein. Wenn sich an der Haut jemandes ein Geschwür bildet und wieder heilt, dann aber an der Stelle des Geschwürs ein weißer Grind entsteht oder ein weißrötlicher Fleck, so zeige er sich dem Priester. Wenn dann der Priester wahrnimmt, dass er niedriger aussieht als die Haut und dass die Haare daran weiß geworden sind, so erkläre ihn der Priester für unrein, es ist wirklicher Aussatz, der in dem Geschwür ausgebrochen ist. Wenn aber der Priester bei der Besichtigung des Flecks findet, dass sich keine weißen Haare an ihm befinden, dass er nicht niedriger ist als die Haut und dass er blässer geworden ist, so soll ihn der Priester 7 Tage lang absperren. Wenn dann der Fleck immer weiter auf der Haut um sich greift, so erkläre ihn der Priester für unrein, die Stelle ist vom Aussatze betroffen. Blieb aber der helle Fleck auf dieselbe Stelle beschränkt, ohne weiter um sich zu greifen, so ist es die Narbe des Geschwürs, und der Priester erkläre ihn für rein. Oder wenn sich an der Haut jemandes eine Brandwunde befindet und das in der Brandwunde wachsende Fleisch sich als ein weißrötlicher oder weißer Fleck erzeigt, und der Priester bei dessen Besichtigung findet, dass die Haare an dem hellen Flecke weiß geworden sind und dass er tiefer liegend erscheint als die Haut, so ist es der Aussatz, der in der Brandwunde ausgebrochen ist, und der Priester erkläre ihn für unrein, es ist wirklicher Aussatz. Wenn aber der Priester bei seiner Besichtigung findet, dass sich an dem hellen Flecke keine weißen Haare befinden, dass er nicht niedriger ist als die Haut und dass er blässer geworden ist, so sperre ihn der Priester 7 Tage lang ab. Wenn ihn dann der Priester am 7. Tage besieht, so muss ihn der Priester, wenn der Fleck immer weiter auf der Haut um sich greift, für unrein erklären, es ist wirklicher Aussatz. Blieb aber der helle Fleck auf dieselbe Stelle beschränkt, ohne weiter auf der Haut um sich zu greifen, und ist er blässer geworden, so ist es der Grind der Brandwunde, und der Priester mag ihn für rein erklären, denn es ist nur die Narbe der Brandwunde. Wenn bei einem Mann oder Weib am Kopf oder am Bart ein Mal entsteht und der Priester das Mal besieht und findet, dass es tiefer liegend erscheint als die Haut und dass sich dünne, goldgelbe Haare daran befinden, so erkläre ihn der Priester für unrein, es ist der bösartige Grind, der Aussatz des Kopfes oder des Bartes. Wenn aber der Priester bei der Besichtigung der von dem bösen Grind betroffenen Stelle findet, dass sie zwar nicht tiefer liegend erscheint als die Haut, dass sich aber keine schwarzen Haare an ihr befinden, so soll der Priester den vom bösen Grinde Betroffenen 7 Tage lang absperren. Wenn nun der Priester die betroffene Stelle am 7. Tage besieht und findet, dass der böse Grind nicht weiter um sich gegriffen hat, dass keine goldgelben Haare an ihm entstanden sind und dass der böse Grind nicht tiefer liegend erscheint als die Haut, so soll er sich bescheren. Nur den bösen Grind soll er nicht bescheren, dann soll der Priester den mit dem bösen Grinde Behafteten abermals 7 Tage absperren. Wenn nun der Priester den bösen Grind am 7. Tage besieht und findet, dass der böse Grind nicht weiter auf der Haut um sich gegriffen hat und dass er nicht tiefer liegend erscheint als die Haut, so soll ihn der Priester für rein erklären, und er wasche seine Kleider, so wird er rein sein. Wenn jedoch der böse Grind, nachdem der Betreffende für rein erklärt war, immer weiter auf der Haut um sich greift, und der Priester besieht ihn und findet, dass der böse Grind weiter auf der Haut um sich gegriffen hat, so braucht der Priester nicht erst nach dem goldgelben Haar zu suchen, er ist unrein. Wenn sich aber der böse Grind in seinem Aussehen gleich geblieben ist und schwarze Haare auf ihm gewachsen sind, so ist der böse Grind geheilt, er ist rein, und der Priester soll ihn für rein erklären. Wenn sich bei einem Mann oder Weib auf der Haut helle Flecken, weiße helle Flecken zeigen, und der Priester findet bei der Besichtigung auf ihrer Haut verblasste helle weiße Flecken, so ist es der gutartige Ausschlag, der auf der Haut ausgebrochen ist, ein solcher ist rein. Wenn jemandes Haupt kahl wird, so ist er ein Hinterglatzkopf, ein solcher ist rein. Und wenn sein Haupt auf der Vorderseite kahl wird, so ist er ein Vorderglatzkopf, ein solcher ist rein. Wenn sich aber an der Hinterglatze oder an der Vorderglatze ein weißrötlicher Ausschlag zeigt, so ist es Aussatz, der an seiner Hinter- oder Vorderglatze ausbricht. Wenn ihn nun der Priester besieht und findet einen weißrötlichen Grind auf seiner Hinter- oder Vorderglatze, der aussieht wie Aussatz auf der bloßen Haut, ein solcher ist aussätzig. Er ist unrein, der Priester soll ihn ohne weiteres für unrein erklären, er hat das Übel auf seinem Haupte. Es soll aber der Aussätzige, der das Übel an sich hat, in zerrissenen Kleidern einhergehen, sein Haupthaar fliegen lassen, den Bart verhüllen und unrein. Unrein, rufen. Die ganze Zeit, in der er das Übel an sich hat, bleibt er unrein. Unrein ist er, abgesondert muss er wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wenn sich aber an einem Kleid eine aussätzige Stelle zeigt, sei es nun an einem wollenen oder linnenen Kleid, oder an einem linnenen oder wollenen Gewebe oder Gewirke oder an Leder oder an irgendetwas aus Leder gefertigtem, und es ist die betroffene Stelle an dem Kleid oder dem Leder oder dem Gewebe oder dem Gewirke oder an irgendwelchem ledernen Gegenstande grünlich oder rötlich, so liegt ein Fall von Aussatz vor, und man zeige es dem Priester. Und wenn der Priester die betroffene Stelle besichtigt hat, so schließe er das vom Ausschlage betroffene 7 Tage ein. Wenn er dann am 7. Tage wahrnimmt, dass der Ausschlag auf dem Kleid oder dem Gewebe oder dem Gewirke oder dem Leder, an irgendetwas, wozu das Leder verarbeitet zu werden pflegt, weiter um sich gegriffen hat, so ist der Ausschlag ein bösartiger Aussatz. Derartiges ist unrein, und man soll das Kleid oder das in Wolle oder Linnen gewebte oder gewirkte oder jederlei ledernen Gegenstand, an dem sich der Ausschlag zeigt, verbrennen, denn es ist ein bösartiger Aussatz, verbrannt muss es werden. Wenn es aber der Priester besieht und findet, dass der Ausschlag auf dem Kleid oder dem Gewebe oder dem Gewirke über irgendwelchem ledernen Gegenstande nicht um sich gegriffen hat, so gebiete der Priester, dass man das, woran sich der Ausschlag findet, wasche. Und schließe es dann abermals 7 Tage ein. Wenn es dann der Priester, nachdem die betroffene Stelle ausgewaschen worden war, besichtigt und findet, dass sich das Aussehen der betroffenen Stelle nicht verändert hat, wenn auch der Ausschlag nicht weiter um sich gegriffen hat, so ist es unrein, man muss es verbrennen, es ist eine Einfressung, sei es nun an seiner Hinter- oder an seiner Vorderseite. Wenn aber der Priester bei der Besichtigung findet, dass die betroffene Stelle, nachdem man sie ausgewaschen hat, verblasst ist, so soll man sie aus dem Kleid oder Leder oder Gewebe oder Gewirke herausreißen. Und wenn sich an dem Kleid oder Gewebe oder Gewirke oder an irgendwelchem ledernen Gegenstand abermals Aussatz zeigt, so ist es ein frisch ausbrechender, man muss das, was mit dem Ausschlage behaftet ist, verbrennen. Die Kleider aber oder Gewebe oder Gewirke oder ledernen Gegenstände jeder Art, von denen der Ausschlag, nachdem man sie gewaschen hat, verschwunden ist, müssen nochmals gewaschen werden, so werden sie rein sein. Das sind die Bestimmungen über den Aussatz an einem wollenen oder linnenen Kleid oder Gewebe oder Gewirke oder an irgendeinem ledernen Gegenstande, wiefern sie für rein oder unrein zu erklären sind.